Management und oder Führung? In den letzten Jahren sind Hunderte von Büchern und Tausende von Artikeln und Aufsätzen zum Thema Leadership oder Führung erschienen. Das zeigt, wie ungeheuer wichtig dieses Thema ist. Führung ist tatsächlich die Kunst des Ermöglichens. Der Zweck von Schulen ist Bildung und Erziehung der Kinder. Doch bei schlechter Führung ist auch die Bildung und Erziehung schlecht. Der Zweck von Medizin ist es, den Leuten zu helfen, gesund zu werden. Doch bei schlechter Führung wird auch die Medizin schlecht sein. Ich könnte noch unzählige andere Beispiele heranziehen, die zeigen, dass Führung die höchste aller Künste ist. Einfach, weil sie alle anderen Künste und Berufe befähigt, zu funktionieren. Für die Familien gilt das in besonderem Maße. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, mich mit Führung und Management zu beschäftigen, sie zu lehren und über sie zu schreiben. Im Rahmen meiner Vorbereitungen für dieses Buch habe ich einen Überblick über die Literatur zu den Führungstheorien des 20. Jahrhunderts erstellen lassen. Für diesen Überblick trugen wir Aussagen maßgebender Autoren zu den Unterschieden zwischen Führung und Management zusammen. Einige gebe ich hier wieder. Warren Bennis: Führer tun das Richtige. Manager tun die Dinge richtig. John Cotter: Bei der Führung geht es darum, Veränderungen zu bewältigen. Beim Management geht es darum, Komplexität zu bewältigen. Kuzes und Posner: Führung hat etwas Kinästhetisches. Sie beinhaltet ein Gefühl von Bewegung. Beim Management geht es um die Handhabung der Dinge, die Aufrechterhaltung der Ordnung, Organisation und Kontrolle. Abraham Zelesnik: Führer befassen sich damit, was die Dinge für die Menschen bedeuten. Manager befassen sich damit, wie die Dinge gemacht werden. John Mariotti: Führer sind die Architekten. Manager sind die Baumeister. George Weathersby: Führung konzentriert sich auf die Erschaffung einer gemeinsamen Vision. Management ist das Gestalten der Arbeit. Es geht dabei um Kontrolle. Dieser Überblick über die Literatur hat mir erneut deutlich gemacht, wie wichtig sowohl Management als auch Führung sind und dass keines ohne das andere auskommt. Es hat Zeiten in meinem Leben gegeben, in denen ich mich dazu hinreißen ließ, die Bedeutung der Führung zu stark zu betonen und die des Managements zu vernachlässigen. Wohl deshalb, weil ich sah, dass es in den meisten Organisationen, auch in den Familien, viel zu viel Management, aber viel zu wenig Führung gibt. Dieses Ungleichgewicht ist zu einem großen Motivator in meiner beruflichen Arbeit geworden und hat mich dazu veranlasst, mich auf die Führungsprinzipien zu konzentrieren. Nichtsdestotrotz bin ich nachdrücklich daran erinnert worden, dass auch das Management eine enorm wichtige Rolle spielt. Auf schmerzhafte Weise habe ich lernen müssen, dass Dinge sich nicht führen lassen. Meine Firma wurde sogar erst wirklich profitabel, als ich das Management in die Hände meines Sohnes Steven und eines Teams von Leuten gelegt hatte, deren Stärken meine eigenen Schwächen ausglichen. Die Lagerbestände, den Cashflow und die Kosten kann man nun mal nicht führen. Man muss sie managen. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, dass Dinge nicht die Fähigkeit und Freiheit zu wählen haben. Beides haben nur die Menschen. Und das bedeutet, Menschen werden geführt, befähigt. Dinge hingegen werden gemanagt und kontrolliert. Die Durchsicht der Literatur hat mich auch daran erinnert, wie stark ich im Laufe der Jahre von vielen dieser großen Denker und Lehrer beeinflusst worden bin. Ihnen allen schulde ich Dank. Aufgrund meiner Erfahrungen und meiner eigenen Lehrtätigkeit bin ich außerdem zu der Erkenntnis gekommen, dass der Schlüssel zum Verstehen des Verhaltens von Organisationen nicht darin liegt, dieses Verhalten per se zu untersuchen. Man muss vielmehr die menschliche Natur erforschen. Wenn man deren fundamentale Elemente versteht, besitzt man nämlich den Schlüssel, mit dem man das Potenzial in den Menschen und Organisationen öffnen kann. Im Eben deshalb ist das, durch Körper, Verstand, Herz und Geist symbolisierte Paradigma der ganzen Person für das Verstehen von Organisationen und von Individuen überaus wichtig. Im Grunde gibt es gar kein Verhalten von Organisationen, sondern nur in Organisationen kollektiviertes, individuelles Verhalten. Sie fragen sich, was für eine Rolle das spielt, was diese ganze Theorie mit den Herausforderungen zu tun hat, denen wir uns Tag für Tag gegenübersehen. Weshalb es nötig ist, Organisationen zu verstehen, wenn wir im Grunde nur unsere eigenen Probleme besser verstehen und lösen wollen? Die einfache und beinahe offensichtliche Antwort lautet, weil das eine mit dem anderen zusammenhängt. Wir alle leben und arbeiten in der einen oder anderen Organisation, einschließlich der Familie. Wenn wir uns selbst verstehen wollen, brauchen wir den Kontext. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass alle Organisationen, auch die besten, voller Probleme sind. Ich habe mit Tausenden von Organisationen gearbeitet. Selbst diejenigen, die ich besonders bewundere, haben ziemlich zu kämpfen. Und das Interessante ist, dass die meisten Probleme in etwa die gleichen sind. Sicher, mit den Problemen sind einzigartige Persönlichkeiten und Umstände verbunden. Letztlich, im Kern, haben die meisten aber gemeinsame Wurzeln. Peter Drucker hat das so formuliert. Es gibt ohne Zweifel Unterschiede im Management unterschiedlicher Organisationen. Das Ziel bestimmt die Strategie bestimmt die Struktur. Es liegt auf der Hand, dass das Management einer Einzelhandelskette sich vom Management einer katholischen Diözese unterscheidet, obwohl der Unterschied gar nicht so groß ist, wie der Manager der Einzelhandelskette oder der katholische Bischof glauben. Doch die größten Unterschiede finden sich im Bereich der Anwendung und kaum bei den grundlegenden Prinzipien. Die Führungskräfte all dieser Organisationen verwenden zum Beispiel fast die gleiche Zeit darauf, sich mit den Problemen ihrer Mitarbeiter auseinanderzusetzen. Ungefähr 90% dessen, was Gegenstand dieser Organisationen ist, ist allgemeingültig. Und die Abweichungen, die sich in den verbleibenden 10% ausdrücken, sind zwischen Unternehmen und gemeinnützig arbeitenden Organisationen nicht größer als zwischen Unternehmen verschiedener Branchen. In jeder Organisation müssen nur die verbleibenden 10% der Managementaktivitäten der spezifischen Zielsetzung der Organisation angepasst werden, ihrer spezifischen Kultur, ihrer spezifischen Geschichte und ihrem spezifischen Wortschatz. Mit diesem zweiten Teil des Buchs möchte ich Ihnen helfen zu entdecken, wie Sie Ihren eigenen Einfluss und den Einfluss Ihrer Organisation, sei es nun Ihres Teams, Ihrer Abteilung, Ihres Geschäftsbereichs oder der ganzen Organisation einschließlich Ihrer Familie, beträchtlich steigern können, indem Sie an Ihren persönlichen Herausforderungen und Problemen arbeiten und sich bemühen, sie zu lösen. Wir wollen uns zunächst die duale Natur der Probleme, vor denen wir stehen, ansehen. Zuvor sollten Sie sich jedoch mental darauf vorbereiten, dass Sie viel Energie brauchen werden, um die komplexen Herausforderungen in den Organisationen zu bewältigen. Dazu möchte ich zwei Zitate anführen. Das erste ist noch einmal Albert Einsteins Erkenntnis: Die signifikanten Probleme, vor denen wir stehen, lassen sich nicht auf derselben Ebene des Denkens lösen, auf der wir sie geschaffen haben. Sie haben ein neues Paradigma der menschlichen Natur, das Paradigma der ganzen Person, Körper, Verstand, Herz und Geist bekommen. Sie haben gelernt, dass es in starkem Gegensatz zum typischen Paradigma des Industriezeitalters, dem auf Kontrolle ausgerichteten Ding-Paradigma steht. Das Paradigma der ganzen Person werden Sie brauchen, um die Probleme, denen Sie sich in Ihrer Organisation gegenübersehen, zu verstehen und zu lösen. Das zweite Zitat stammt von Oliver Wendell Holmes. Für die Einfachheit, die vor der Komplexität kommt, würde ich gar nichts geben. Für die Einfachheit aber, die nach der Komplexität kommt, würde ich meinen rechten Arm geben. Das bedeutet, Unsere signifikanten Herausforderungen lassen sich nicht durch einfach gestrickte Patentlösungen oder Slogans und Formeln zur seelischen Aufmunterung meistern. Wir müssen es uns verdienen, das Wesen und die Wurzel der Probleme, denen wir uns in den Organisationen gegenübersehen, zu verstehen und möglichst viel über die Prinzipien zu lernen, von denen die Lösungen abhängen. Dazu müssen wir die neuen Einstellungen, Denkweisen und Fähigkeiten, die sie repräsentieren, in unseren Charakter integrieren. Das wird große Anstrengung erfordern. Falls Sie jedoch bereit sind, sie auf sich zu nehmen, wird es zu einer enorm einfachen und klaren Verbindung von Wissen, Einstellung und Fähigkeiten, den drei Elementen einer Gewohnheit, kommen. Dann haben Sie den achten Weg entwickelt, der das menschliche Potenzial freisetzt, und werden den Herausforderungen der neuen Welt gewachsen sein.